14. Tagebücher des Ersten Weltkriegs. Von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Hurra! Hurra! Der Abgrund. Auf nach Paris! Nach Sibirien! Immerzu passieren Truppentransporte den Bahnhof. Sie kommen in endlosen Zügen. Wir zählten einmal 50 Waggons an einem einzigen Güterzug. Die Soldaten und Reservisten singen und lachen. Sie fahren unter Hurrarufen ein und unter Hurrarufen wieder ab. Die Eisenbahnwagen sind mit Laub benagelt. Fast jede Tür hat einen jungen Birkenbaum, an dem bunte Bänder hängen. Man könnte meinen, es sei Pfingsten. Ein Maibaum am anderen. Eisenbahnverbindungen, Autos, elektrisches Licht. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Gerade werden die Geheimnisse des Energiestoffwechsels und die Relativitätstheorie erforscht. Doch vom Fortschritt, der Industrie, Wirtschaft und Forschung vorantreibt, ist das politische System abgekoppelt. Die Macht liegt immer noch in Händen einer kleinen Kaste. Auf die Fragen aufstrebender Industriegesellschaften haben die Monarchien in Europa keine Antwort parat. Der Erste Weltkrieg bricht aus, weil etwas zu Ende gegangen ist, für das es noch keinen Ersatz gibt. Es geht um Einfluss, Macht, Märkte, um Gerechtigkeit und Demokratie. Am Anfang steht dem bis an die Zähne bewaffneten Deutschen Kaiserreich und der maroden österreichisch-ungarischen Monarchie die vergleichsweise fortschrittliche Dritte Französische Republik gegenüber, die mit dem zutiefst autokratischen Zarenreich verbündet ist. An der Ostgrenze des Deutschen Reichs, in Schneidemühl, lebt Elfriede Kur. Schneidemühl heißt heute Pior und liegt in Polen. 1914 ist es eine aufstrebende Stadt in Westpommern, an der Eisenbahnstrecke nach Russland, über die nun Truppentransporte rollen. Elfriede lebt bei der Großmutter. Als sie ihr Kriegstagebuch beginnt, ist sie 12 Jahre alt. Die Serben haben angefangen. Sie haben am 28. Juni den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie erschossen. Das Thronfolgerpaar reiste durch die Stadt Sarajevo. Es fuhr in einem Auto und als es im schönsten Fahren und Winken war, wurde es aus dem Hinterhalt erschossen. Niemand weiß, wer das getan hat. In der Zeitung steht, dass ganz Österreich-Ungarn in unbeschreiblicher Aufregung sei. Man hat in Wien ein Ultimatum aufgesetzt und nach Serbien geschickt. Aber die Serben haben das Ultimatum abgelehnt. Alle Menschen sagen, Serbien wolle den Krieg, um seine Unabhängigkeit zu bewahren, und Russland werde ihm beistehen. Rajewskaja, 1. August 1914. Und dann begannen die Kirchenglocken zu läuten. Ich weiß noch, dass alle Mädchen dieselbe Handbewegung machten, als sie sich erschrocken bekreuzigten. Denn die Glocken läuteten nur, wenn Feuer ausbrach oder sonst etwas Schlimmes geschehen war. Man weiß, wie Glocken klingen, wenn es weder Sonn- noch Feiertag ist. Wie machtvoll und ahnungsschwer. Es ist, als riefen sie um Hilfe. Und dann hörten wir den Hufschlag galoppierender Pferde auf den fernen Hügeln. Sie kamen näher und näher, gerade zu uns herauf. Und jetzt sahen wir, dass es Kosaken waren. Sie sprengten über die Felder und riefen, immer wieder das eine Wort, Krieg, Krieg. Am frühen Morgen ist Marina Jurlova mit den Feldarbeitern zum Heumachen losgezogen. Die Sommermonate verbringt sie mit ihren Eltern auf dem Landsitz im Süden Russlands an der Grenze zum Kaukasus. An der Westfront des Russischen Reiches werden Truppen zusammengezogen. Es geht gegen Deutschland und Österreich-Ungarn, die Mächte, die das Zarenreich als Hauptkonkurrenten auf dem Kontinent ausgemacht hat. Russland verzeichnet zu dieser Zeit ein hohes Wirtschaftswachstum, die Industrialisierung kommt voran. Der Zar regiert das Land mit eiserner Knute. Die Fabrikarbeiter in den Städten fristen ihr Leben unter ärmlichsten Bedingungen. Auch wenn es die Leibeigenschaft nicht mehr gibt, hat sich auf den Gütern kaum etwas verändert. Allein in einem orthodox-christlich geprägten Slawentum sieht Zar Nikolaus alle Antworten auf die Fragen der Gegenwart. Demokratische Forderungen werden brutal unterdrückt. Marina Jurlovas Vater ist Oberst bei den Kuban-Kosaken. Für Kosaken ist der Zar der legitime Vertreter Gottes auf Erden. Sie stellen die Leibgarde des Zaren und gehören zu den Elitetruppen der Armee. Obrigkeitstreu, militärisch gut ausgebildet und bewaffnet. wenn auch auf dem Stand des 19. Jahrhunderts. Es ist sicher nicht leicht, sich in die Gefühle eines 14-jährigen Kosakenmädchens zu versetzen, das eines schönen Sommermorgens in einem Eisenbahnzug erwacht und durch unbekanntes Land einer geheimnisvollen Grenze entgegenreist. Klingt es sehr kaltblütig, wenn ich gestehe, dass ich kaum an meine Heimat und das Elternhaus dachte? Ich wusste, dass auch mein Vater zu diesem Zeitpunkt irgendwo unterwegs zur Front sein musste. Ich sah ihn vor mir, wie er sich in militärischer Haltung vom Großvater verabschiedete. Marinas Vater wird eingezogen. Die 14-Jährige reist ihm kurzerhand hinterher, begleitet von anderen Kosakinnen, die ihren Männern in den Krieg folgen. Sie ist die jüngste unter den Frauen. Aber als Gutsbesitzerstochter hat sie das nötige Selbstbewusstsein. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich weder Gewissensbisse noch Furcht empfand. Ich war Kosak. Und wie meine Mitreisenden, so trieb auch mich ein blinder Instinkt, den Männern in den Krieg zu folgen. Von dieser wilden Flut mitgerissen zu werden, das war für mich ein Abenteuer, wie ich es mir auf den sommerlichen Hügeln von Rajewskaja und an den langen Winterabenden in Jekaterinodar erträumt hatte. In den ersten Augustwochen 1914 herrscht in den europäischen Metropolen Ausnahmezustand. In Paris, St. Petersburg oder Wien gehören die Straßen Kriegsfreiwilligen. Aufmärsche, Paraden, Pathos. Berlin macht da keine Ausnahme. Vor allem das Bürgertum, Studenten und Abiturienten treibt es auf die Straßen und Plätze. Unter den Linden paradiert das Kaiser-Franz-Garde-Grenadierregiment. Montag, 10. August 1914. An diesem Tag war es wohl, dass Peter bei einem Gang durch die Stadt die Franzer ausrücken sah, unter rasendem Volksgesang der Wacht am Rhein. Er lässt sich die Haare schneiden. An diesem Tag war es wohl auch, an dem Peter abends Karl bittet, ihn vor Aufgebot des Landsturms mitgehen zu lassen. Karl spricht mit allem dagegen, was er kann. Ich habe das Gefühl des Dankes, dass er so um ihn kämpft. Aber ich weiß, es ändert nichts mehr. Karl, das Vaterland braucht dich noch nicht, sonst hätte es dich gerufen. Peter, leise, aber fest. Das Vaterland braucht meinen Jahrgang noch nicht, aber mich braucht es. Immer wendet er sich stumm mit flehenden Blicken zu mir, dass ich für ihn spreche. Seit ein paar Tagen ahnt Käthe Kollwitz schon, dass ihr jüngster Sohn Peter sich freiwillig zum Kriegsdienst melden will. Jetzt ist es wirklich passiert. Ich stehe auf. Peter folgt mir. Wir stehen an der Türe und umarmen uns und küssen uns. Und ich bitte den Karl für Peter. Diese einzige Sünde. Dieses Opfer, zu dem er mich hinriss. Und zu dem wir Karl hinrissen. Käthe Kollwitz lebt am Prenzlauer Berg in Berlin. Karl, ihr Mann, ist Arzt und hat in dem Arbeiterviertel seine Praxis. In ihren Grafiken dokumentiert die Bildhauerin die Härte des Alltags im Kiez. Hunger, Armut und Tod sind die Themen der engagierten Sozialdemokratin. Das Deutsche Reich mit seiner rasend schnell gewachsenen Hauptstadt Berlin existiert erst seit knapp 50 Jahren. Die chauvinistische Politik des Kaiserreichs kennt keine Lösung für die Massenarmut in den Arbeiterquartieren an der Ruhr, im Hamburger Gängeviertel oder am Berliner Prenzlauer Berg, wo Peter Kollwitz aufwächst. Er und seine Freunde orientieren sich an den reformerischen Ideen der Wandervögel. Im Oktober 1913 hatten sie den Freideutschen Jugendtag auf dem Hohen Meißner bei Kassel besucht. Ein Fest der Natur mit hitzigen Debatten um die Zukunft. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Endzeitfantasie oder utopische Aussicht? Gedichte wie dieses begeistern die Generation von Peter Kollwitz. Mal sind sie Pazifisten, dann Dandys, dann Wandervögel. Das Alte wegfegen oder es bewahren. Darin liegt die gegensätzliche Verlockung dieses Krieges. Den bejubeln Bürgertum und Adel gleichermaßen. Selbst Sozialdemokraten lassen sich mitreißen. Die Aussicht auf die reinigende Kraft eines Stahlgewitters machen Pazifismus und Internationalismus zu Parolen einer welken Vergangenheit. Kaiser Wilhelm II. Am 4. August im Reichstag. Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche. Zum Zeichen dessen, dass sie fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschied, ohne Stammesunterschied, ohne Konfessionsunterschied durchzuhalten, mit mir durch dick und dünn, durch Not und Tod zu gehen, fordere ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten und mir das in die Hand zu geloben. Als Augusterlebnis geht diese Kriegsbegeisterung in die Geschichte ein. Gegen heftigen Widerstand aus den eigenen Reihen stimmen auch die Sozialdemokraten Kriegskrediten zu. Das Deutsche Kaiserreich befindet sich in einem hysterischen Taumel. Peter und seine Freunde sind keine Ausnahmen. Im Krieg liegt die Chance des Neuen. Dagegen sehen die Argumente der Eltern alt aus. Verzweifeltes Aufwachen am Morgen. Gefühl der Unmöglichkeit der Hingabe Peters. Er geht herunter und kommt mit Karls schriftlich gegebener Einwilligung zum Stellen zurück. Er trifft seine Jungen in der Stadt. Dann zum Regiment gelaufen. Durch Kochs Empfehlung werden sie vorgemerkt. Abends ich und Karl allein. Weinen, weinen, weinen. Überall in Europa sind die Vorbereitungen in vollem Gang. Anders als in den Städten fehlt auf dem Land die Euphorie. Im Hochsommer gibt es viel zu tun, es ist Erntezeit und alle müssen mit anfassen. Am 31. Juli 1914 sind in den französischen Präfekturen Telegramme eingegangen, in denen die Bürgermeister aufgefordert werden, Zugpferde, Fuhrwerke und Autos zu konfiszieren. Ein harter Schlag für die Bauern. Nanteuil, August 1914. In einem kleinen Dorf in der Dordogne, mehr als 300 Kilometer südwestlich von Paris, beobachtet Marie Pirot die Mobilmachung. Es hat alle Familien getroffen. Mal ist es einer, manchmal sind es gleich alle Männer eines Hofes, die eingezogen werden. Allein die vage Aussicht auf ein rasches Ende des Krieges bleibt als Trost. Unter den Soldaten sind die Nachbarjungen, mit denen Marie aufgewachsen ist. Einige Cousins und auch ihr Ehemann Paul. Sie sind gerade 6 Monate verheiratet. Wir Frauen und Mütter haben still zugesehen, wie die Männer den 10 Kilometer weiten Fußweg zum Bahnhof antreten, um von dort in den Krieg zu ziehen. Wir sind traurig und resigniert. Aber wir halten unsere Tränen zurück. Lieber weinen wir später zu Hause. Wir wollen es den Männern nicht noch schwerer machen. Geblieben sind die Frauen, die Jungen und die Alten. Schon zu Friedenszeiten gab es für die Frauen viel zu tun. Kinder, Kochen, Haushalt, Vorratshaltung, das Kleinvieh und der Obst- und Gemüsegarten. Jetzt müssen sie alle Aufgaben übernehmen, auch pflügen, säen und ernten. Ohne die Männer steht es schlecht um die Ernte. Mon cher Paul, wie traurig es jetzt auf dem Land ist. Alles ist so anstrengend, weil wir unglaublich viel Arbeit haben. Meine Eltern sind ständig unterwegs. Da kannst du dir denken, was ich zu tun habe. Egal. Wir können eben nur das Nötigste erledigen. Wir stecken mitten in der Heuernte. Das geht ganz gut. Wir werden bald mit den Weiden anfangen. Der Weizen sieht mit seinen langen Halmen so schön aus. Aber ich glaube, dass ein großer Teil vom Futter und vom Weizen bei Contry verderben werden. Wenn ich an all die Höfe denke, denen nur noch die Frauen und Kinder geblieben sind. Wann wird das alles zu Ende sein? Bis dahin bekommst du von deiner Frau liebste Küsse und alle Zärtlichkeiten der Welt. Celle qui t'aime et t'aimera toujours. Marie. Nicht nur die Arbeit auf dem Feld bleibt liegen. In den letzten Augustwochen 1914 ist die Versorgungslage schlecht in der Dordogne. Wer mahlt das Getreide? Wer backt das Brot? Wer schmiedet, schreinert, schlachtet? Fast alle Bäcker, Müller und Metzger sind an der Front. Außerdem sind viele Kühe, Bullen, Pferde, selbst Maultiere und Esel konfisziert worden. Bei all der Arbeit findet Marie Zeit zu schreiben. Sie füllt Seite um Seite mit Ereignissen in der Nachbarschaft, den erzielten Preisen für Schlachtvieh oder Getreide. Die täglichen Briefe geben dem Paar Mut, durchzuhalten. Schreib mir so schnell, wie du kannst. Dein Brief wird mich bestimmt zum Weinen bringen. Aber das erlebe ich hier bei allen meinen Kameraden, wenn sie die Briefe ihrer Frauen lesen. Paul hat Glück. Im ersten Kriegsjahr wird er nicht an der Front stationiert. Seine Einheit liegt in Troyes, im Nordosten Frankreichs. Er gehört einem Versorgungstrupp an und backt für die Kompanie Brot. Marie macht sich Sorgen, als sie von dem Vormarsch der Deutschen in Belgien und Nordfrankreich hört. Das Einzige, was ich befürchte, ist, dass wenn mein Brief ankommt, du Troyes schon verlassen haben könntest. Die Preußen ziehen durch das Département Aisne und weiter Richtung Paris, wenn die Franzosen sie nicht zurückschlagen. Wo du jetzt bist, wirst du nicht bleiben können. Ich hoffe nur, dass ihr euch zurückziehen könnt. Maries Sorgen sind berechtigt. Die französische Militärstrategie der ersten Wochen hat verheerende Auswirkungen. Mehr als 300.000 Soldaten kostet es das Leben, die im Krieg von 1870-71 verlorenen Gebiete in Elsass-Lothringen zurückzuerobern. Die Verteidigungsaufgaben werden darüber vernachlässigt. Ohne Schutz, in leuchtend roten Uniformen und nur unzureichend bewaffnet, stürmen die französischen Soldaten geradewegs ins Feuer der deutschen Artillerie. Über die aktuellen Truppenbewegungen ist Marie erstaunlich gut informiert. Sie erfährt von den ersten Verwundeten und Toten im Freundes- und Bekanntenkreis. Mon chéri, wenn wir heute vom Tod des einen erfahren und morgen von dem eines anderen, selbst wenn es junge Leute sind, die man gar nicht weiter kennt, trifft es einen. Jetzt sterben so viele, es ist einfach erschütternd. Sei vorsichtig, geh allen Gefahren aus dem Weg. Ta mort serait la mienne, denn dein Tod wäre auch der meine. Der Bauer Karl Kasser lebt im niederösterreichischen Kilp. Wegen seiner verkrüppelten Hand glaubt er nicht eingezogen zu werden. Dieser Krieg ist nicht sein Krieg. Der Anschlag von Sarajevo, der getötete Thronfolger und seine Frau, da hat Kasser ganz andere Sorgen. Doch schon bald ruft Kaiser Franz Josef jeden Mann. In den ersten Kriegsmonaten hat die K&K-Armee schon 1 Million Soldaten verloren. Damit hat niemand gerechnet. Karl Kasser wird Soldat in einer Armee, die auf den Ernstfall schlecht vorbereitet ist. Die Ausrüstung ist veraltet, die Logistik löchrig. Dazu kommt das Sprachproblem der Vielvölkerarmee. Befohlen wird auf Deutsch. Den Soldaten, die kein Deutsch können, wird ein Wortschatz von 100 Begriffen beigebracht. Das muss zum Gehorchen reichen. Schwer trennte ich mich von meinen Lieben. Ich musste mich mit dem Gedanken trösten, bald alle wiederzusehen. Wir rückten nach St. Pölten ein und hatten eine 3-tägige Untersuchung vor uns. Über Nacht wurden wir in eine Schule eingesperrt und bewacht. Dann ging es mit der Bahn nach Wien. Morgens um 7 Uhr gab es schon die Vergatterung der Rekruten. Und nun ging das richtige Soldatenleben an. Anfangs rückten wir mit unserem Gewand aus. Dann bekamen wir eine Montur. Sie war ganz durchlöchert, dass wir uns in unserer Flickkunst üben konnten. Die Abrichtung war auch nicht angenehm, da man mit den Gedanken immer woanders war. Die Ausbildung ist hart, das Essen schlecht, geschlafen wird auf Strohsäcken in einer Scheune und die Kameraden sprechen kein Deutsch. Nach 3 Monaten ist Karl Kassers Grundausbildung in der K&K-Armee beendet. Dann mussten wir schwören, was einen halben Tag dauerte. Es wurde in 5 Sprachen geschwört, weil so viele Nationen zusammen waren. Dann marschierten wir in voller Rüstung nach Sergendorf, ein Stück weg von Knittelfeld, wo wir einquartiert wurden. Wir hatten keinen Dienst mehr. Wir mussten immer marschbereit zum Abmarsch an die Front sein. Kreuz und quer durch Europa fauchen Züge, die Soldaten an die Fronten bringen. Auch Marina Jurlowa ist tagelang unterwegs bis an die Grenze des Russischen Reichs. Ihren Vater, den Oberst, hat sie nicht gefunden. Dafür ist sie von einer Kosakeneinheit aufgenommen und in eine Uniform gesteckt worden. Ein Bild steht mir besonders vor meinen Augen. Das Bild der Rekruten, die im Inneren Russlands ausgehoben worden waren und jetzt zur Schlachtbank getrieben wurden, wie Vieh. Sie erhielten in Nachitschewan eine Grundausbildung von wenigen Tagen, dann wurden sie eingesetzt. Es gab einige unter ihnen, die bisher noch keine Eisenbahn zu Gesicht bekommen hatten. Die lange Reise hatte sie völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie marschierten ins Lager mit hängenden Schultern und die Köpfe gesenkt, und ihre Gesichter trugen den leeren Ausdruck von Wahnsinnigen. Bis in die hinterste Ecke der westpommerschen Kleinstadtschule hat es der preußische Militarismus geschafft. Das Zusammenleben ist von ihm durchdrungen. Ein schnarrendes »Haben Sie gedient, junger Mann« liegt über dem Kaiserreich. Honoratioren, Lehrer, Pastoren, Ärzte und Apotheker sind stolz auf Narben und errungene Orden. Kriegerdenkmäler und Kriegervereine, Offiziersehrenwort und Hackenknallen. Das gehört zur Welt von Elfriede Kur. O Deutschland, hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu, hoch leuchte deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu. In der Schule, ich besuche die Kaiserin Auguste Victoria Schule, wird nur vom Krieg gesprochen. Die Mädels sind glücklich, dass Deutschland gegen den Erbfeind Frankreich ins Feld zieht. Am glücklichsten sind die Lehrer. Wir müssen neue Lieder lernen, die den Krieg nur preisen. Das Lied haben wir heute durchgenommen. Haltet aus, lasset hoch das Banner wehen. Zeiget ihm, zeigt der Welt, wie wir treu zusammenstehen. Das sich unsere Schlachtruf uns entgegentobt. Haltet aus im Sturmgebraus, haltet aus im Sturmgebraus. Mit ihren 12 Jahren ist Elfriede eine sorgfältige Chronistin, die sich auf ihren Streifzügen durch die Stadt und zur Suppenküche am Bahnhof, die ihre Großmutter organisiert, nichts entgehen lässt. Am Tag der britischen Kriegserklärung ist sie wieder unterwegs. Die Passanten sind empört. Immerhin ist Kaiser Wilhelm ein Vetter von King George und auch von Zar Nikolaus. In der Stadt sind auf die Kriegserklärung hin die Flaggen eingezogen worden. In den Straßen ist es ziemlich still. Die Menschen stehen vor den Redaktionen unserer beiden Zeitungen und lesen das Extrablatt. Wir trafen den alten Regierungsrat Schön, der das schwarz-weiße Band des Eisernen Kreuzes von 1870-71 im Knopfloch trug. Er stand in einer Gruppe von Zivilisten und sagte, das nennt man Vetternwirtschaft. In der Nacht wachte ich auf, weil ich einen langgezogenen, metallenen Klang hörte, der sich in kleinen Zwischenräumen mehrfach wiederholte. Ich träumte dann weiter, das sei Nachricht, dass ein Schlachtenführer gefallen sei. Druck und trostlose Gefühle beim Aufwachen. Sitze abends an Peters Bett. Er wünscht, dass ich ihm aus Zarathustra über den Krieg vorlese. Von unseren besten Feinden wollen wir nicht geschont sein und auch von denen nicht, welche wir von Grund aus lieben. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. Meine Brüder im Kriege, ich liebe euch von Grund aus. Ich bin und war euresgleichen. Und ich bin auch euer bester Feind. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. Euren Feind sollt ihr suchen, euren Krieg sollt ihr führen und für eure Gedanken. Und wenn euer Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit darüber noch Triumph rufen. Der Krieg ist allgegenwärtig. Ein deutscher Sieg im Westen scheint im August 1914 in greifbarer Nähe. Alle wollen teilhaben an dem großen Triumph. Die jungen Soldaten drängen, sie wollen an die Front, um bloß nicht zu spät zu kommen. Auch die Familie Kollwitz kann sich der Stimmung nicht entziehen. Auf den Straßen buntes, lustiges Leben wegen der gewonnenen Schlacht bei Metz. Peter erzählte das letzte Mal, dass bei Vergehen in seinem Truppenteil die härteste Strafe die wäre, dass die Soldaten nicht vor die Front dürften. Da die Jungen noch leben, sogar noch zu sehen, zu hören und zu fühlen sind, schleicht sich das Empfinden ein, es wird vielleicht doch nicht so schlimm. Sie kommen vielleicht heil wieder. Der Abschied rückt näher. Käthe Kollwitz besucht Peter in Wünsdorf südlich von Berlin. Die letzte Station seiner militärischen Ausbildung. Dann gehe ich mit Peter fort. Er bringt mich zum Bahnhof. Da nehmen wir noch einmal Abschied. Den wirklich letzten. Wir küssen uns und sagen uns, wie lieb wir uns haben. Und er sagt, er kommt sicher wieder. Du geliebter, geliebter Junge. Tagebücher des Ersten Weltkriegs von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Der Abgrund. Es sprachen Sigrid Burgholder, Bernd Hahn, Lisa Jobt, Thomas Pohn, Camilla Rentschke, Luis Friedemann-Thiele und Sabina Troger. Der Erzähler Ulrich Nöten. Musik Maria Jonas und Holger Mettin. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Barbara Göbel. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Christoph Pragua. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Am kommenden Sonntag geht es weiter mit 14 Tagebüchern des Ersten Weltkriegs. Der Angriff. Informationen und Download der Sendung finden Sie unter wdr5.de und im WDR-Feature-Depot. WDR 5.